Deutschlandfunk Kultur Interview. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag mit dem Journalisten Arne Semsrott. Apple muss heftige Umsatzeinbußen hinnehmen. Das Weihnachtsgeschäft ist nicht wirklich so gelaufen, wie der Konzern es sich gewünscht hätte. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal 2018 muss um 84 Milliarden Dollar gesenkt werden. Und damit hat die Apple-Aktie an Wert verloren, was die Börsen weltweit in Mitleidenschaft gezogen hat. Jetzt ist es so, dass Apple 60% seines Umsatzes mit dem iPhone macht. Und ja, da ist die Frage, Herr Semsrott, haben Sie den Umsatz lately, also in letzter Zeit, angekurbelt, indem Sie ein neues iPhone gekauft haben? Nee, habe ich nicht, werde ich auch nicht machen. Und ich kann auch sehr gut verstehen, warum andere Leute das nicht machen. Warum? Denn die neuen iPhone-Versionen, die bringen ja nicht wirklich viel. Also wenn ich schon ein iPhone habe und das funktioniert und ich habe das, weil die Funktionalitäten mir zusagen, dann gibt es keinen guten Grund, warum ich mir so ein neues, teures Ding holen sollte. Und natürlich ist Apple aber darauf angewiesen, dass genau das passiert, dass letztlich Versionen nur 2, 3 Jahre halten. Hat ja auch lange geklappt, weil man eben die neueste Version in der Hand halten wollte, weil das so eine Art Statussymbol war. Vielleicht wirkt dieser Effekt nicht mehr. Ich hoffe, dass wir in die Richtung kommen und ich hoffe, dass wir vor allem auch in die Richtung kommen, dass wir mehr darauf achten, dass solche Geräte eher repariert werden, als dass man sich gleich das neueste coole Ding kauft. Da gibt es jetzt ja auch entsprechende Meldungen, was das Apple-iPhone angeht, dass Leute eher mal den Akku einfach austauschen, wenn der kaputt ist, als sich gleich ein neues, teures Modell zu kaufen. Zumal die sehr, sehr teuer sind. 850 Euro bis 1650 Euro kosten die neuen. Vielleicht ist es auch so, dass da jetzt Apple es einfach überzogen hat mit den Preisen, dass das zu teuer ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt im Übrigen noch einen anderen Aspekt, den ich auch ganz interessant fände. Zahlen von Apple wären ja nochmal deutlich schlechter, wenn Apple ordentlich Steuern zahlen würde. Ich hoffe zumindest, dass in den letzten Jahren bekannter geworden ist, wie so das Steuersparmodell von Apple ist. Und ich hoffe, dass dieser schlechte Ruf, der daraus resultiert, dann auch ein bisschen Effekt hat. Also Apple, das letztlich Milliarden Euro an den Haushalten in Europa vorbeischleust auf Bermudas, Irland und so weiter. Ich hoffe, dass die dafür dann letztlich auch eine Quittung bekommen. Weiß ich nicht, ob Sie das selber so sehen, dass Sie denken, dass Sie ein bisschen moralischer handeln könnten. Aber was Sie sicherlich ärgert, die Leute von Apple, ist der Handelsstreit zwischen China und den USA. Es sind ein Fünftel des Umsatzes, glaube ich, was Apple in China macht. Und das ist eben auch jetzt ein Problem geworden dadurch. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht am Ende dann sogar bis zu Donald Trump durchdringt und nochmal den Effekt hat, dass er sagt, naja, Handelsstreit bringt am Ende kein Glück. Ja, es gibt ja durchaus ganz gute Verbindung zwischen dem Silicon Valley und Donald Trump. Also so einige Konzernchefs, die da auch versuchen, sehr guten Draht aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass Apple sich da jetzt auch ordentlich mit Werf hinterwirft, um da einzuwirken. Und dass die Chinesen ihre eigenen Marken kaufen, also Huawei oder Oppo oder so, das können Sie wahrscheinlich auch verstehen. Wenn die billiger sind und auch funktionieren, warum denn nicht? Ich habe aber tatsächlich diese These gelesen, dass man also lange Zeit bereit ist, für ein Statussymbol sehr viel Geld auszugeben. Aber wenn ein Objekt eben ein Alltagsobjekt geworden ist, was ich wirklich nur noch dazu nutzen will, eben zu telefonieren und ins Internet zu gehen, dann ist das eben Alltag und da zählt dann nur noch der Preis. Ja, und das Apple iPhone gerade ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man eben nicht nachhaltig produziert, weil man im Prinzip kaum was reparieren kann und weil man immer ein neues Gerät braucht, wenn mal was kaputt ist. Und da gibt es jetzt glücklicherweise in den letzten Jahren immer mehr Alternativen von Herstellern, die sagen, wir bauen so modular und machen es einfach zu reparieren, dass Leute eben, wenn was kaputt geht, sich nur die Einzelteile nachkaufen können. Und wenn diese Hersteller mehr Marktanteile bekommen, dann weine ich dem iPhone überhaupt nicht hinterher. Was haben Sie denn für eins? Haben Sie ein selbstgebautes Smartphone? Nee, das könnte ich auch gar nicht. Ich hab so ein kleines, kaputtes Nicht-Smartphone. Ich bin da auch nicht stolz drauf oder so, aber aber Sie haben kein Smartphone. Wie kommen Sie denn als Netzjournalist sozusagen durch ohne Smartphone? Ich glaube, wenn ich ein Smartphone hätte, dann würde ich nicht mehr aufhören zu arbeiten. Und deswegen begrenze ich mich auf die Zeit, in der ich am Laptop bin und das ist eh schon zu viel. Verstehe. Selbstbegrenzung, indem man kein Smartphone besitzt. Arne Semsrott hier zu Gast in Studio 9.